Als ich 18 Jahre lang als Landstreicher Gottes durch die Welt gereist war, wurde ich plötzlich krank. Der Arzt sagte mir, wenn du so weiter arbeitest, ist dies dein letztes Arbeitsjahr. Nimmst du ein Jahr Urlaub, kannst du vielleicht noch 10 Jahre arbeiten. Ich überlegte es mit meinem Auftraggeber, meinem Heiland. Und er sagte mir ganz deutlich, dass dieser Rat von ihm sei. In Lueza, einem schönen Haus in Uganda, konnte ich dieses Sabbatjahr über wohnen. Es war nicht nur Ruhe, ich konnte auch noch ein wenig weiterarbeiten. Wir machten einen Plan für das neue Jahr und es wurde ein guter Plan mit einem schönen Programm. 3 Monate wollten wir in verschiedenen Ländern Afrikas sein, 2 Monate in Amerika und 3 Monate in Osteuropa hinter dem eisernen Vorhang. Aber mein Herz war nicht froh. Ich sagte zu meinem Herrn, ich will lieber hier bleiben. Es gibt viel Arbeit hier in dieser Stadt. Ich will viel für dich schaffen. Will jeden Tag Versammlungen haben, Seelsorge treiben und Bücher schreiben. Aber ich möchte jede Nacht in demselben Bett schlafen. Jeder kann verstehen, dass ich mich in meinem hohen Alter mehr von der Reisetätigkeit zurückziehen möchte. Dann kam Freude in mein Herz. Ja, dies war ein viel besserer Plan. Aber dann kam ein Besucher. Es war ein afrikanischer Prediger aus Ruanda, ein liebes Kind Gottes. Er begrüßte mich und sagte, wir sind so froh, dass Sie wieder nach Ruanda kommen. Vor 5 Jahren haben Sie uns so durch Ihre Botschaften und Berichte geholfen. Sie sagten damals, nicht mein Glaube hat mich während meiner Gefängniszeit durchgetragen. Mein Glaube war schwach und wankend. Es war Jesus. Er hat mich durchgetragen. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Der Afrikaner fuhr fort, in diesen 5 Jahren war bei uns Bürgerkrieg. Viele von uns sind in Gefängnissen gewesen. Da haben wir uns an alles, was sie uns gesagt haben, erinnert. Es hat uns sehr getröstet. Daarom sind wir auch so froh, dass sie wieder nach Ruanda kommen. Ich selbst war nicht so froh. Das Gespräch hatte eine ganz andere Richtung genommen, als ich es gewünscht hatte. Ich fragte, wie geht es denn den Gemeinden in Ruanda? Welche Botschaft brauchen sie? Der Prediger zögerte keinen Augenblick. Er öffnete seine Bibel und las Offenbarung 2, die Verse 1 bis 5. Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus aber schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seine Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchten. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tue die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich dir bald kommen und deiner Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust. Dieser Pfeil traf mich mitten ins Herz. Nicht Ruanda, nicht die Gemeinde von Ephesus brauchte diese Botschaft. Es war Corrie ten Boom. Ich hatte meine erste Liebe verlassen. Vor 18 Jahren kam ich aus dem KZ, verhungert, schwach. Aber es war eine große Liebe in meinem Herzen, Liebe zum Herrn, der mich so treu durchgetragen hatte. Aber auch Liebe zu den Menschen um mich, ein Verlangen, es ihnen zu sagen, Jesus ist eine Wirklichkeit, er lebt, er sieht. Ich weiß es aus Erfahrung.